Kundgabe 1518. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.07.1940. Verbreiten der reinen Wahrheit. Irrlehren. Es ist ohne jeglichen Wert, für die Verbreitung einer Lehre Sorge zu tragen, die nicht mehr ihrem Urzustand entspricht. Und daher wird gerade den Menschen Aufklärung gegeben werden müssen, die auf Erden lehrend auftreten, denn diese setzen sich für eine Lehre ein, die nicht mehr das ist, was sie uranfänglich war. Es ist zwar eine gewisse Vorsicht geboten, auf dass nicht jeder Lehrende sich im Irrtum wandelnd fühle, denn es kann, wer selbst dem Willen Gottes gemäß lebt, dieser gleichfalls die Wahrheit von der Unwahrheit unterscheiden. Und er kann entsprechend recht lehren, wenngleich er einer Gemeinschaft angehört, deren Lehre schon von der reinen Lehre Christi abweicht. Sein Wille, Gott zu dienen in aller Demut, schützt ihn vor irrigem Lehren. Denn er steht in der Gnade, und die Weisheit Gottes teilet sich ihm mit, sofern er für Gott spricht. Seine Worte werden stets gesegnet sein vom Herrn. Sie werden auch tiefen Eindruck hinterlassen bei den Hörenden, während die nicht gottgewollten Lehren nur dort Anklang finden, wo des Menschenwille zur Wahrheit nicht bedeutend ist. Dort kann zwar auch köstliche Gabe geboten werden, ohne von den Menschen als das erkannt zu werden, was es ist. Jedoch den lehrenden Kräften soll die reine Wahrheit zugehen, denn ihnen liegt es ob, viele Menschen zu unterweisen, und es ist dazu nötig, dass sie die Wahrheit von der Unwahrheit wohl zu unterscheiden vermögen. Und doch kann ihnen nur in dieser Weise Aufschluss darüber gegeben werden. Und sie werden auch dann noch abweisen, so sie nicht suchende und streng wahrheitsliebende Diener Gottes sind. Jene haben sich selbst erboten, Gottes Wort den Menschen zu predigen. Also muss Gott sein Wort schützen vor jeder Verunstaltung. Und er wird dies tun, so der Hörer ihn aufrichtig bittet, in der Wahrheit zu stehen und also gläubig das Wort Gottes entgegennimmt. Ihm wird Gott die Wahrheit geben und ein reiches Wissen. Denn sein Wille ist es, die Menschen in die Wahrheit zu leiten, und also muss er sowohl den Lehrenden als auch den Hörer sorglich hüten vor Irrtum. Und deshalb geht sein Wort unentwegt denen zu, die den Willen haben, Verkünder der Wahrheit aus Gott zu sein. Ihnen offenbart sich der Herr selbst so, dass sie die Wahrheit erkennen und sich nun dafür einsetzen, dass sie belehren, die irrend sind, und also die göttliche Lehre rein und unverfälscht verbreiten. Amen.